Я вчера наслаждался. Und ich habe gestern genossen. Смотрел на свой сад. Ich habe meinen Garten so angeguckt. Смотрел на воробьев. Hab dann die Spatzen angeschaut. Скворцы. Und die anderen Vögel. У нас скворцы купаются в фонтане. Also unsere Vögel, die da sind, die baden sich in unserem Brunnen. Скворец это как? Also ein Nachtigall. Vogel. Nachtigall? Nachtigall? Also eine Nachtigall? Ja? Nein, das ist kein Nachtigall. Кто знает скворец по-немецки? Also, das ist ein Vogel. Ist Vogel, okay. Ja. Schwarzer Vogel. Also ein schwarzer Vogel. Да. Он любит купаться у нас в фонтане. Also er liebt es, in unserem Brunnen zu baden. А я люблю на это смотреть. Und ich liebe es, ihn zu beobachten. Как он купается. Wie er so schwimmt. Wow. Und badet. Wow. Он наслаждается. Also er genießt das förmlich. Знаешь, вот даже животные научились наслаждаться. Weißt du, sogar die Tiere haben gelernt zu genießen. Потому что Господь сотворил нас для радости. Denn der Herr hat uns für die Freude geschaffen. Знаешь, Господь сотворил землю для радости. Weißt du, der Herr hat die Erde für die Freude geschaffen. Amen. Amen. Und wenn du jetzt hier auf der Erde spazierst, dann wenn du irgendein Insekt siehst, dann freu dich doch. Wenn die Sonne scheint, dann freu dich. Wenn es regnet, dann genieße es auch. Und es ist so schön. Планета, которую Бог сотворил, она классная. Also das Planet, was der Herr geschaffen hat, das ist ein tolles Planet. Когда я где-то езжу, это так, так приятно. Wenn ich irgendwo reise, das ist so schön. Хотя люди уже много испоганили. Obwohl die Menschen so viel kaputt gemacht haben. И в океанах уже весь мусор. In den Ozeanen befindet sich der ganze Müll. И все сливается туда с унитазов. Und alles von den Toiletten wird dort reingespült. Но все еще красиво. Aber es ist immer noch sehr schön. Я думаю, насколько прекраснее небо. Ich denke mir, wie schöner ist der Himmel. Потому что там написано художник и строитель Бог. Denn das steht geschrieben, dass der Künstler, der Maler, dort der Herr selbst ist. Он сам. Also er selbst. Запланировал. Er hat das selbst geplant alles. Он архитектор. Er ist ein Architektor. Знаешь, что у Бога у него способности больше, чем у любых архитекторов. Weißt du, der Herr hat die meisten Fähigkeiten als überhaupt jeglicher Architektor hier auf der Erde. Он сотворил, создал там город. Er hat dort gebaut, er hat dort eine Stadt geschaffen. Иисус говорит, я пойду и приготовлю вам место. Und Jesus sagt, ich gehe hin und werde für euch einen Ort vorbereiten. Он не сказал, это ангелы сделают. Er hat nicht gesagt, dass es Engel machen werden, sondern er selbst. Он сам будет готовить. Also er wird es selbst vorbereiten. Hey, Господь готовит мне место. Hey, der Herr bereitet für mich einen Ort Господь vor. Господь готовит тебе ein место. Platz. Also der Herr bereitet für dich einen Platz vor. Ты здесь? Bist du hier? Все еще здесь? Bist du immer noch hier? Он заботится о нас. Also er kümmert sich um uns. И это будущее, оно лучше, чем на земле. Und diese Zukunft ist besser als hier auf der Erde. Amen. Хоть Amen. Мы это еще не догоняем. Obwohl wir das nicht so ganz begreifen. Но небо в миллион раз круче, чем земля. Aber der Himmel ist millionenfach schöner und besser als die Erde. И там люди еще ничего не испоганили. Und dort haben die Menschen noch nichts kaputt gemacht. Halleluja. Halleluja. И как важно, чтобы вот в небо мы пришли уже с наградой. Und es ist so wichtig, dass wir in den Himmel bereits mit einem Lohnung kommen. Потому что в небе будут богатые. Denn im Himmel werden reiche Menschen geben. В небе будут очень богатые. Im Himmel werden sogar sehr reiche Menschen sein. Amen. Amen. И будут не очень богатые. Und es werden weniger reiche sein. И Библия говорит о том, что будет разница. Und die Bibel sagt, es wird einen Unterschied geben. И Иисус говорит, кто хочет быть великим в небесах. Und Jesus sagt, der im Himmel groß sein möchte. То есть там будут великие в небесах. Das bedeutet, dass dort große im Himmel sein werden. Verstehst du? Jesus говорит, там будут великие люди. Jesus sagt, dort werden große Menschen sein. А будут маленькие люди. Und es werden kleine Menschen sein. То есть, смотри, давай прочитаем. Lass uns das mal vorlesen. Чтобы мы просто это еще увидели. Damit wir das noch mal so für uns sehen können. Потому что Бог не коммунист. Аллилуйя. Denn Gott ist ja kein Kommunist. Amen. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи Amen. Sag mit mir Amen. Okay, Матфея 5 глава. Also Matthäus 5. 9 стих. Der Vers. Нет, 19. Sorry. Der Vers 19. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Wenn nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Смотри, меньше и великий. Schau her, der Kleinste und der Größte im Himmel. Hey, там не будут все поровну. Dort wird nicht alles gleich sein. Absolut nicht. Absolut nicht. Gott ist kein Kommunist. Amen. Бог не коммунист. Amen. И вот это мы видим здесь. Und das sehen wir hier. Как это будет? Wie wird es dann geschehen? Обрати внимание, не тот будет великий. Achtet bitte darauf, dass nicht derjenige groß sein wird oder reich. Кто в Фейсбуке имеет кучу поклонников. Der im Facebook viele Likes hat und viele Fans. Не тот. Nicht derjenige. Не тот будет великий, кто собрал большую кучу народов в свою церковь. Nicht derjenige wird groß sein, der die größte Gemeinde hat. Кто насобирал больше христиан. Oder der am meisten Christen gesammelt hat. И это проблема сегодняшнего мирового лидерства христианского. Das ist heute übrigens das Problem von der christlichen Leiterschaft. Нездоровая мотивация. Ungesunde Motivation. Когда пастора или кто-то любит толпы людей. Wenn die Pastoren oder irgendwer, der spricht, Mengen von Menschen lieben. Они гоняются за толпами людей. Also sie jagen diesen Mengen von Menschen hinterher. И проводят конференции. Типа, grow, больше. Also sie veranstalten Konferenzen, um mehr und mehr Leute um sich zu haben. Это погоня за славой человеческой. Das ist übrigens die Jagd nach der Ehre, nach der menschlichen Ehre oder nach menschlichen Ruhm. Иисус дает другую мотивацию. Aber der Jesus gibt uns andere Motivation. Он говорит, тот, кто сотворит истину, то есть заповеди, и так научит людей. Er sagt hier, derjenige, der die kleinsten Gebote, Gebote befolgt, der wird reich sein. И научит людей. Und der die Menschen lehrt, okay. Diese kleinen Gebote. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden. Und der wird groß genannt werden. Речь идет об истине. Also die Rede ist hier über die Wahrheit. Надо относиться очень внимательно к истине. Man muss sehr aufmerksam der Wahrheit gegenüber sein. Чтобы быть великим в небесах. Und eine richtige Haltung haben gegenüber Wahrheit, damit du in den Himmel kommst. Нет, чтобы быть великим. А damit man denn groß wird im Himmel. Это мотивация отношения к истине. Das ist die Motivation gegenüber der Haltung zu der Wahrheit. И поэтому так важно не упразднить Божью заповедь. Deswegen ist es so wichtig, die Gebote Gottes nicht klein zu machen, nicht gering zu schätzen. И можно оказаться, знаешь, вот быть пастором мегацеркви. Man kann ein Pastor sein von einer Mega-Gemeinde. И проповедовать всегда шоколад людям. Und immer die Schokoladenpredigten den Menschen predigen. Я их называю сахарные проповедники. Ich sage ihnen die, ich nenne sie so Zuckerprediger. Которые всегда сахар льют. Die immer Zucker den Menschen gießen in die Ohren. Аж противно потом. Das ist sogar, das ekelt man. Man ekelt sich sogar dann danach. И потом оказаться наименьшим в небесах. Und dann doch der kleinste im Himmel werden. Amen. Amen. Потому что заповеди были упразднены. Denn die Gebote wurden einfach gering geschätzt und klein gemacht. А меня такая перспектива не устраивает. Und aber mich, ich möchte mich nämlich nicht damit zurechtgeben mit dieser Perspektive. И поэтому я всегда буду говорить и помнить про заповеди. Deswegen werde ich immer darüber reden und werde mich immer an die Gebote erinnern. Заповеди Бога. Die Gebote Gottes. Они важнее всего. Sie sind wichtiger als alles andere. Истина остается важнее всего. Und die Wahrheit bleibt wichtiger als alles andere. Amen. Amen. Amen. И церковь это столб и утверждение истины. Und die Gemeinde, das ist ein Ort und eine Säule der Wahrheit. Der Wahrheit, Amen. Иначе она вообще не церковь. Ansonsten ist sie überhaupt gar keine Gemeinde. Это просто клуб какой-то. Dann ist es einfach nur ein Club. Где классная программа. Wo man ein gutes Programm hat. Понимаешь? Verstehst Если du? Нету истины. Wenn die Wahrheit nicht da ist. Если ее нету в полной мере. Wenn sie nicht im vollen Maß da ist. Kann man alles vergessen. Dann можно все забыть. Иисус Господь. Jesus ist der Herr. И он говорит нам эту истину. Und er sagt uns diese Wahrheit. И он говорит, держи заповеди. Und er sagt, halte dich an die Gebote. И будешь любить меня. Und du wirst mich lieben. Amen. Amen. Кто любит меня, Wer mich liebt, тот исполняет заповеди мои. Der erfüllt meine Gebote. Я люблю небо. Also ich liebe den Himmel. Давай влюбимся в небо. Lass uns in den Himmel verlieben. Давай влюбимся в то, что нас ожидает там. Lass uns in das verlieben, was uns dort erwartet. Ты можешь сказать, ну что ты там знаешь, ты что там был? Du kannst dich vielleicht fragen, woher weißt du das? Warst du dort? Нет, я не был. Nein, ich war dort noch nicht. Но я читаю, что там. Aber ich lese, dass dort. Не будет слез. Es wird dort kein Weinen geben. Там не будет слез. Es wird nur keine Tränen geben. Там не будет болезней. Es wird dort keine Krankheit geben. Но, знаешь, это основные причины проблем сегодня. Aber weißt du, das sind die größten Gründe der Probleme. Люди плачут. Die Menschen weinen. Люди болеют. Die Menschen sind krank. А там на небесах этого не будет. Und dort im Himmel wird das nicht sein. И это очевидно, что там лучше. Und es ist offensichtlich, dass es dort besser ist. И там нет смерти. Und dort gibt es auch keinen Tod. Это огромный источник проблем. Und das ist die größte Quelle der Probleme. Смерть, страх перед смертью. Der Tod und die Angst vorm Tod. Но там не будет смерти. Aber dort wird es keinen kein Tod mehr geben. Wow. Wow. Там лучше. Dort ist besser. Amen. Amen. И обычно люди не спешат на небеса. Und gewöhnlich beeilen sich die Menschen nicht, in den Himmel zu kommen. У них такое странное представление. Sie haben so eine seltsame Vorstellung vom Himmел. Свидетели Иеговы, они говорят, там будет зоопарк такой. Also die Zeugen Jehova sagen, dort wird ein Zoo geben. Zoo такой, там будешь ходить, also, кормить жирафов. Also dort wirst du rumlaufen und die Giraffen füttern. Всяких животных. Also verschiedene Tiere füttern. Все такие любимые, все такие. Und dort sind alle liebevoll und dort sind okay, alle. Да. So я думаю, ну ладно, süß. Покормил я час, но потом что? Und dann denke ich mir so, okay, ich werde jetzt eine Stunde vielleicht die Tiere füttern und was mache ich danach? Что-то скучно больно, а? Es ist irgendwie zu langweilig. Зоопарк этот не нужен мне 100 лет. Also ich brauche diesen Zoo überhaupt nicht. Amen. То есть вот такая версия Светлигов мне не нравится абсолютно. Also die Version von den Zeugen Jehovas gefällt mir überhaupt nicht. Знаешь, по версии харизматов это вечное поклонение. Und weißt du, nach der Version der Charismaten, das ist die ewige Anbetung, der Lobpreis. Все все время там славят Бога. Alle dort, die preisen ständig den Herrn. Ну, конечно, я классно люблю прославлять Бога. Natürlich, ich mag Gott zu preisen. Amen, это Amen. Классно. Und das ist schön, und das но, ist gut. Но даже если вот мы в церкви здесь только будем прославление делать. Aber auch wenn wir in der Gemeinde hier nur den Lobpreis machen werden. Мы же здесь не 2 часа поклоняемся. Also wir beten ja den Herrn nicht 2 Stunden an. Есть что-то еще интересное. Sondern еще. Es gibt noch was Interessantes dazu. Там мысли есть еще. Es gibt irgendwelche Gedanken noch dazu. После служения можно еще похавать в кафе. Nach dem Gottesdienst kannst du noch ein bisschen was futtern im Café. И поболтать, и поиграть. Man kann quatschen miteinander, man kann etwas spielen. А, это жизнь, амен. Das ist das Leben, amen. Поэтому всю вечность руки тянуть и славить как-то тоже неинтересно. Also deswegen die ganze Ewigkeit die Hände nach oben zu strecken und den Herrn zu preisen, das ist irgendwie nicht so interessant. Правда? Nicht wahr? 1000 лет, еще 1000 лет вот так also вот стоять. Also 1000 Jahre und noch mal 1000 Jahre. Такая перспектива не вдохновляет. Also so eine Perspektive inspiriert mich nicht. Begeistert mich nicht. Огромное творчество в небесах. Aber es gibt eine große große Meisterhaftigkeit im Himmel. Okay, творчество. Also Kunst. Ты будешь проявлять себя. Also du wirst dich dort zeigen können. Halleluja. Halleluja. Короче, в небесах гораздо лучше. Also kurz gesagt, im Himmel ist es viel besser. Я ожидаю этого. Und ich erwarte das. Halleluja. Halleluja. Бог смотрит на эти твои 70-80 лет на земле. Der Herr guckt auf deine 70-80 Jahre hier auf der Erde. Мы сегодня с Леной так, окей, так быстро время идет. Heute haben wir mit Lena so nachgedacht, die Zeit fliegt so schnell vorbei. Но знаешь, Бог смотрит на тебя в перспективе вечности. Aber weißt du, Gott schaut auf dich durch die Perspektive der Ewigkeit. И давайте научимся тоже смотреть на свою жизнь в перспективе вечности. Und lass uns auch lernen, unser Leben durch die Perspektive der Ewigkeit sehen. Один выдающийся проповедник Билли Грэм. Ein ausgezeichneter Prediger, der Billy Graham. Он умер, когда ему было 99 лет. Ist mit 99 gestorben. И он говорит: однажды вы прочтете и услышите, что Билли Грэм умер. Und er sagte, eines Tages werdet ihr lesen und hören, dass der Billy Graham gestorben ist. Но говорит, не верьте ни слову. Aber er sagte, glaubt aber keinem Wort. Я буду более живым, чем раньше. Ich werde mehr lebendiger sein als überhaupt je zuvor. Я просто сменю адрес. Ich werde einfach nur die Adresse ändern. И я уйду в присутствие Божие. Und ich werde in die Gegenwart Gottes kommen. Знаешь, христиане, мы переходим просто. Weißt du, wir als Christen, wir gehen einfach nur über. Мы меняем адрес. Wir wechseln einfach nur unsere Adresse. Аллилуйя. Аллилуйя. И там приходят ангелы. Und dort kommen die Engel. И берут тебя. Und nehmen dich. И ты переходишь в другое место. Und du gehst auf den anderen Ort über. Поэтому нет паники у постели умирающего христианина. Deswegen gibt es keine Panik an dem Sterbebett eines Christen. Amen. Amen. Но паника там, где нету Иисуса. Aber Panik entsteht dort, wo Jesus nicht da ist. Потому что туда приходят бесы. Denn dorthin kommen die Dämonen. Чтобы забрать душу. Um die Seele sich mit also mitzunehmen. И этот Вольтер, великий насмешник над верой. Und dieser Voltaire, der größte der größte Mann, der nicht der größte, sondern der größte, der verhöhnt hat Gott. Да, он всю ночь перед смертью кричал о помиловании. Er hat die ganze Nacht vor seinem Tod über die Gnade gebeten, gefleht. И его медсестра, она говорила, я ни за какие деньги Европы не хотела бы видеть такую смерть. Und seine Schwester, die ihn betreut hat, die hat gesagt, ich würde für kein Geld der Welt nochmal so einen Tod sehen wollen. Владимир Ильич Ленин. Der Wladimir Ilyich Lenin перед смертью, also vor seinem Tod, он просил прощения у стола, у стульев. Er hat vor seinem Tod bei einem Tisch, bei den Stühlen um die Vergebung gebeten, um die Gnade. So ein Verhalten hatte er dann. Das ist der Anführer von Proletariat, derjenige, der Kommunismus erstellt hat. Friedrich Nietzsche hat den Verstand verloren, der ständig über den Glauben gelacht hat und verhöhnt hat. Und er ist in einem Käfig gestorben. Man hat ihn in einen Käfig gesetzt, weil er einfach nur alles zerrissen hat um sich. Und er ist gestorben, indem er gebellt hat wie ein Hund. Wie bedauerlich, dass solche Menschen so gestorben sind. Sie haben Millionen von Menschen vergiftet. Aber sie haben auch sich verdorben. Unser Thema heute, die Predigtserie, die geht heute weiter. Und ich möchte gerne über die Hingabe reden. Schau mal her auf diese Ringe. Hast du, also wenn du verheiratet bist, hast du auch so einen Ring? Also vergiss deinen Ring nicht. Amen. Und die Ringe, das ist ein Symbol der Hingabe. Ich habe mich hingegeben. Einer Frau. Also ich habe mich hingegeben. Du hast dich hingegeben einem Mann. Das ist die Hingabe. Sag mit mir Hingabe. Hingabe. Und ich werde heute über die vier Ebenen der Hingabe sprechen. Nur dort, wo die komplette Hingabe da ist, ist die volle Freude da. Dort ist Glück. Hör bitte ganz genau zu, das ist der erste Gedanke. Nur dort, wo die Hingabe da ist, dort ist die echte Freude da. Включим 2 Коринфянам 5 глава. Lass uns mal 5. Korinther Kapitel 2. Korinther 5 einschalten, die 14 und 15. Verse. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn eine für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Hier ist die Rede über die volle Hingabe. Wenn du dich verlierst für jemanden, du gewinnst. Und wenn wir uns für Gott verlieren, dann finden wir alles. Wir finden ihn. Und mit ihm zusammen all das, wovon die Menschen träumen. Amen. Amen. Mit ihm finde ich alles. Und wenn du dich für irgendeinen Menschen verlierst, also in der Ehe, wir geben uns einander hin. Amen. Das heißt, wir verlieren sich selbst. Also ich verliere meine Unabhängigkeit, wenn ich heirate. Ich verliere die Unabhängigkeit, wenn ich als Frau heirate. Das ist das, wovon die Menschen Angst haben. Die jungen Menschen haben Angst, ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Wollt ihr zusammen sein? Ja. Wir lieben einander. Liebt ihr einander? Da. Ja. Давай жениться. Also kommt, heiratet? Nee. Nein. В чем дело? Was ist los? Почему? Wo ist das Problem? Если вы любите друг друга. Also wenn ihr einander liebt. Почему тогда независимы? Wieso seid ihr dann so unabhängig? Unabhängigkeit, это не есть любовь. Unabhängigkeit ist nicht die Liebe. Любовь, она делает тебя зависимым. Die Liebe macht dich abhängig. Amen. Amen. И вот когда настоящая жизнь в браке начинается. Und wenn ein echtes Leben in der Ehe beginnt. Тогда, когда мы одеваем друг другу кольца. Da, wo wir einander die Ringe anziehen. На свадьбе. Auf der Hochzeit. Это говорит, я теряю свою независимость. Das spricht, dass ich meine Unabhängigkeit verliere. Я приобретаю самую прелесть. und ich gewinne, gewinne das Schönste. Самую прелесть браке. Also ich gewinne das Schönste in meiner Ehe. Как написано, не жена имеет власть над телом, но муж. Wie es geschrieben steht, dass nicht die Frau die Macht über ihren Körper hat, sondern der Mann. И не муж имеет власть над своим телом, но жена. Und nicht der Mann hat die Macht über seinen Körper, sondern seine Frau. Это поглощение друг друга. Das ist komplettes Verschlingen voneinander. Ты отдаешься полностью. Also du gibst dich komplett hin. И ты получаешь полностью. Und du, du bekommst auch das Komplette. Ты себя отдаешь полностью. Also du gibst dich komplett hin. И ты получаешь полностью. Und du bekommst auch das Komplette. Не 50%. Also nicht nur 50%. Не 80%. Nicht nur 80%. Но счастье в том, что это все твое. Sondern der Glück besteht darin, dass es alles deins ist. И когда она уверена во мне, а я уверен в ней. Und wenn sie in mir sicher ist und ich in ihr sicher bin, вот das ist der Glück. Вот представляешь, как вот можно невесте радоваться о женихе? Also stell dir vor, wie kann sich eine Frau über einen Bräutigam, eine Braut über Bräutigam freuen, если он не полностью предан ей? Wenn er ihr nicht komplett hingegeben ist. Ja. Wenn er ihr nicht, ja. Или когда, да, mm-hmm. Или когда невеста, она говорит, ты не обольщайся, мой дорогой. Wenn die Braut, oder zum Beispiel, wenn die Braut dem Bräutigam sagt, du sollst nicht so viel erwarten. Потому что на меня смотрят многие мужчины. Denn mich gucken viele Männer an. И мне это нравится. Und das gefällt mir ziemlich gut. Ты смотри. Also pass nur auf. Как можно тогда наслаждаться жизнью? Also wie kann man dann das Leben überhaupt genießen mit ihr? Я не знаю, если есть какие-то сумасшедшие, кто еще может в этом наслаждаться. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es solche Verrückte, die das noch genießen können. Но я бы советовал такому парню. Aber ich würde so einem jungen Mann raten. Валяй сюда. Sie rauszuschmeißen. Какой парень женится на такой невесте? Also welcher junge Mann wird so eine Braut heiraten wollen? Когда мы посвящены друг другу. Wenn wir einander hingegeben sind. Когда мы уверены друг в друге. Wenn wir sicher sind aneinander. Там начинается наслаждение. Dort beginnt der Genuss. Там продолжается наслаждение. Dort geht der Genuss weiter. И оно действует до конца. Und es wirkt bis zum Schluss. Amen. Amen. Когда-то я одел это кольцо. Ich habe mal diesen Ring angezogen. И я его больше не снимаю. Und ich ziehe ihn nicht mehr aus. Мне кажется, что его надо уже, по-моему, разрезать, если снять. Ich denke, wahrscheinlich muss ich ihn sogar schon abschneiden oder durchschneiden, ага, damit man ihn снимается. Ausziehen kann, weil das zieht sich nicht mehr aus. И мне это нравится. Und das gefällt mir. Когда я в других странах. Wenn ich in anderen Ländern bin, wenn ich alleine bin, das ist mein Talisman. Шучу, also natürlich mache ich Spaß. Но, знаешь, когда-то вот это помогало. Aber weißt du, es hat mir schon mal geholfen. В некоторых случаях спасало. Also in manchen Fällen hat es mich sogar gerettet. Хотя сегодня кольцо уже не спасает, нет. Obwohl mein Ring mich nicht mehr rettet heute. Однажды на Украине, по-моему, это было. Ich glaube, das war in der Ukraine. Мы были на благовестии, евангелизации. Also wir waren auf einer Evangelisationsveranstaltung. Там было много людей. Es war sehr viele Menschen dort. Man hat das Evangelium gepredigt. Es war schon Abend. Wir waren so eine Gruppe dort. Und die Gruppe hat sich in den Bus gesetzt und ist weggefahren. Und ich blieb dort, weg, alleine. Und plötzlich kommen zwei junge Frauen, so hübsche Frauen, intelligent, und die haben mich förmlich überrannt. Ich schaute auf sie. Überfallen. Also ich habe sie so angeschaut. Ich habe versucht zu verstehen. Also man musste nicht viel verstehen, was sie da wollten von mir. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, ihr Schweine, was wollt ihr hier? Von mir, da, nicht. Нет, мы познакомились. Nein, wir haben einander kennengelernt. И я сказал, вы хотите познакомиться конкретно, да? Und ich habe zu ihnen gesagt, wollt ihr tatsächlich konkret mich kennenlernen? С удовольствием. Gerne. Я дам вам сейчас адрес. Ich gebe euch jetzt gleich die Adresse. Сейчас у меня нет времени. Ich habe jetzt keine Zeit. Но завтра обязательно увидимся. Aber morgen werden wir uns auf jeden Fall sehen. Хорошо. Okay. Мы попрощались. Wir haben uns verabschiedet voneinander. И девушки подумали, что я попался. Und die Mädels haben gedacht, jetzt bin ich in der Falle. Наверное. Wahrscheinlich haben sie sich so gedacht. Sie haben nicht geahnt, dass sie in der Falle sind. Also, dass sie dran sind. пришли по адресу, und als sie dann in der Früh an diese Adresse gekommen sind, они были в шоке, sie waren schockiert, потому что это был адрес церкви, denn das war die Adresse der Gemeinde. Это было воскресенье, das war ein Sonntag, утро, das war ein Morgen, это было богослужение, das war ein Gottesdienst, в том городе, где мы были, also in der Stadt, wo wir waren. И они очень удивились, когда я вышел на сцену. Und sie haben sich sehr gewundert, als ich auf die Bühne rauskam und habe angefangen zu predigen. И мне надо было потом после служения уезжать. Und ich musste nach dem Gottesdienst dann wegfahren. На поезде. Im Zug. И они подошли ко мне. Und sie kamen zu mir. И потом все еще хотели познакомиться. Wollten mich immer noch kennenlernen. Я взял с собой одного парня. Ich habe mit mir einen jungen Mann mitgenommen. И мы вместе пошли на вокзал. Und wir sind zusammen zum Bahnhof gegangen. И всю дорогу. Und den ganzen Weg. Я проповедовал им дальше. Habe ich ihnen gepredigt. Через год примерно, через два. Also ungefähr nach ein, zwei Jahren. Я вернулся опять в эту церковь. Bin ich zurückgekehrt in diese Gemeinde. Я проповедовал там опять. Ich habe dort wieder gepredigt. И спрашивал пастора. Und habe den Pastor gefragt. Слушай. Hör zu. Когда-то вот год назад я был у вас. Ich war vor einem Jahr ungefähr bei euch. И тогда я призывал к покаянию. Und damals habe ich zur Bekehrung nach vorne die Menschen gerufen. Там были две девушки. Dort waren zwei junge Frauen. Слушай, что с ними, ты знаешь? Hör zu, was ist mit denen, weißt du das? Он говорит, подожди. Er sagt, warte. И позвал одну девушку. Und hat eine junge Frau geholt. И смотрю, это одна из этих двух. Und dann sehe ich, das ist eine von diesen beiden. Подходит к нам ко мне. Kommt zu mir. Вся сияет. Und strahlt richtig. На руках у нее ребенок. Und in der Hand hat sie ein Kind. Она уже в это время вышла замуж. Die ist in der Zeit schon geheiratet. И пастор говорит, слушай, она одна из самых верных служителей в церкви. Und der Pastor hat gesagt, hör zu, das ist eine von den treuesten Diener in der Gemeinde. Я спросил, где твоя подруга? Und dann habe ich sie gefragt, wo ist denn deine Freundin? Она говорит, что дальше ищет мальчика. Und sie sagt, ja, sie sucht immer noch nach einem Mann. Ну знаешь, как важно было вот тогда. Weißt du, es war so wichtig damals, сказать им это Евангелие. Ihnen dieses Evangelium zu sagen. Я так рад, вот, когда мы можем использовать все, что у нас есть. Ich bin so froh, dass wir alles gebrauchen können, das, was wir haben, познакомить кого-то с Иисусом. Um jemand mit Jesus zu versöhnen oder dass er das kennenlernt, den Jesus. И так здорово, когда у тебя есть доверие. Und es ist so schön, wenn du Vertrauen hast. Как муж или как жена. Als Mann oder als Frau. Полное доверие. Also komplette Vertrauen. И тебе не надо переживать. Und du musst dir keine Sorgen machen. В этом счастье. In dem liegt das Glück. Amen. Amen. Счастье. Darin liegt das Glück. Amen. И давай поговорим о индустрии. Lass uns mal über die Industrie reden. Вот как функционирует индустрия. Also, wie funktioniert die Industrie? Когда вот ты видишь страны, которые развиваются, они имеют хорошую экономику, это индустриальные страны. Also, wenn du so Länder anschaust, die eine gute Wirtschaft haben und sie entwickeln sich weiter, das heißt, das sind Industrieländer. И вот Божье царство, оно должно быть похоже на индустрию. Also, und Gottes Reich soll dem Industrieland ähnlich sein. Когда все работает как часики. Wo alles wie in der Uhr arbeitet. Индустрия – это регулярное и систематизированное производство. Also, Industrie ist das, was systematisch arbeitet und regulär arbeitet. Например, каждые 3 минуты с конвейера сходит автомобиль. Also zum Beispiel alle 3 Minuten wird ein Auto gebaut und kommt von dem Fließband. Это плановое производство продукции. Das ist geplante Produktion. Это не время от времени. Das ist nicht von Zeit zu Zeit. Но постоянно. Sondern ständig. И кто-то вот имеет такую экономику, это богатые страны. Und jemand hat diese Ökonomie, diese Wirtschaft, das sind reiche Länder. Но есть наряду с этим страны, которые работают за счет туризма. Aber es gibt auch noch unter anderem Länder, die aufgrund des Tourismus leben. Или за счет сельскохозяйственного производства. Oder die leben aufgrund von ihrer Agrarwirtschaft. Там нет индустрии. Dort gibt es keine Industrie. И это страны бедные. Und das sind arme Länder. Они живут сезонами. Also sie leben nach Saisons. И потом они стоят с протянутой рукой и просят кредит у Евросоюза. Und dann stehen sie da mit ihrer gestreckten Hand und bitten um das Geld, um Kredit. Я хочу сказать вам, индустрия – это то, к чему вот мы должны стремиться, как Царствие Божие. Und ich möchte euch sagen, dass die Industrie ist das, wo wir als Reich Gottes danach streben sollen. Посвящение. Die Hingabe. Делает это возможно. Macht das möglich. Посвящение. Die Hingabe. Христиан. Von den Christen. Царствию Божию. Dem Reich Gottes. Делает возможным. Macht es möglich. Чтобы Царствие Божие. Damit das Reich Gottes. Работало как часики. Wie eine Uhr funktioniert. Всегда. Immer. Не только время от времени. Nicht nur von Zeit zu Zeit. И Царствие Божие начинает работать тогда. Und Reich Gottes fängt an, dann zu arbeiten. Как часики. Als wie eine Uhr. чем больше посвященных христиан, je mehr hingegebene Christen dort sind, тем меньше посвященных людей, je weniger dort hingegebene Menschen sind, тем больше простоев и проблем в Царстве Божьем. Desto mehr gibt es dort Leerlauf und desto mehr gibt es dort, ja, keine Frucht. Много христиан, которые не переживают за Царствие Божие. Es gibt eine Menge von Christen, die das Reich Gottes nicht erlebt. Die das nicht spürt. У Бога это его проблема. У меня своих проблем хватает. Und sie sagen, Gott, das ist sein Problem. Ich habe selber genug Probleme. У меня сегодня насморк, я в церковь не пойду. Du, ich habe heute Schnupfen, ich gehe heute nicht in die Gemeinde. Когда захотел, пришел. Когда не захотел, не пришел. Wenn ich will, komme. Wenn ich nicht will, komme ich auch. Захотели, они взяли за служение. Не захотели, бросили служение. Zuerst wollen sie den Dienst haben und dann haben sie keinen Bock auf Dienst und lassen das einfach. Und diese Haltung lässt nicht zu, dass das Reich Gottes in dir arbeitet. Jesus сказал Петру, говорит, ты сейчас рыбак, но я сделаю тебя ловцом человека. Sogar Jesus hat zum Petrus gesagt, du bist jetzt ein Fischer, aber ich mache dich zum Menschenfischer. И вот это индустрия Царствия Божия. Das ist die Industrie vom Reich Gottes. Когда Царствие Божие люди спасаются постоянно. Wo im Reich Gottes die Menschen immer wieder gerettet werden. И Иисус, он раздал нам дары. Und Jesus hat uns die Gaben verteilt. И дал нам поручение. Und hat uns auch Aufgabe gegeben. Идите проповедуйте Евангелие. Er sagt, geht und predigt das Evangelium. Вспомни притчу, где он раздал своим слугам эти таланты. Erinnere dich mal an dieses Gleichnis, wo er diese Talente vergeben hat. Господин раздал слугам разные таланты. Also, der Herr hat an verschiedene Knechte die Talente verteilt. 10, also 10, 5, 5 1, und 1. Но каждый получил. Und die, aber jeder hat bekommen. И он говорит, теперь идите, двигайте дело. Dann hat er gesagt, jetzt geht und macht was daraus. Занимайтесь делом. Also macht jetzt was daraus. Вот это вот задача Царствия Божия. Das ist die Aufgabe vom Reich Gottes. Делайте народы. Macht die Völker. Zu Jünger. Zu Jünger. Говорит Иисус. Sagt Jesus. И вот это наша работа и наша задача, дорогие. Und das ist unsere Arbeit und unsere Aufgabe, meine Lieben. У тебя есть задача. Du hast eine Aufgabe. У меня есть задача. Ich habe eine Aufgabe. Hey, мы в Царстве Божьем. Hey, wir sind im Reich Gottes. И у нас есть эта задача, которую дал нам Господь. Und wir haben diese Aufgabe, was uns der Herr gegeben hat. И поэтому мы должны стремиться к посвящению. Und deswegen sollen wir nach der Hingabe streben. Первый уровень посвящения. Also die erste Ebene der Hingabe. Я скажу тебе 4. Ich sag die 4 insgesamt. Okay. Первый okay. уровень посвящения. Also die erste Ebene der Hingabe. Это выгодный уровень. Das ist vorteilhafte Ebene. Притча 19 глава 4 стих. Also die Sprüche 19:4. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Reichtum macht viele Freunde, der Arme aber wird von seinem Freund verlassen. Соломон заметил, я тоже замечаю. Also Salomon hat es bemerkt und ich merke das auch. Что пока человек богат, у него много друзей. Dass solange der Mensch reich ist, hat er viele Freunde. Он успешный. Er ist erfolgreich. И к нему липнут люди. Und die Menschen kleben förmlich an ihm. И дела идут хорошо. Und seine Geschäfte gehen gut. И у него всегда есть компания. Und er hat immer eine gute Gesellschaft um sich. Если он стал бедным, aber wenn er arm geworden ist, все друзья куда-то испаряются. Irgendwie verschwinden oder verpuffen die Freunde irgendwohin. И он остается одиноким. Und er bleibt alleine. Он был, когда-то он был здоровый. Irgendwann einmal war er stark. И у него куча друзей. Und er hat eine Menge Freunde. Или девушка красивая. Oder hat eine schöne Frau an der Seite. Она, если она красивая, у нее всегда есть друзья. Also wenn sie schön ist, hat sie auch immer Freunde. Но как только болезнь приходит. Aber sobald eine Krankheit kommt. Человек становится каким-то вот таким печальным. Der Mensch wird so traurig. То он становится одиноким. Dann wird er einsam. И сколько таких разочарованных людей? Und wie viele solche enttäuschten Menschen gibt es? Они были когда-то на высоте. Sie waren irgendwann einmal auf der Höhe. У них была толпа друзей. Sie hatten eine Menge Freunde gehabt. Сегодня их нету. У них нету этого. Heute haben sie das Ganze nicht. И они разочаровались и сдулись. Und sie sind enttäuscht und sind leer. Они надеялись, что эти друзья навеки. Sie haben gehofft, dass diese Freunde für Ewigkeit bleiben. Но это были друзья, которые имели уровень выгодный. Aber das sind waren die Freunde, die Ebene der Vorteil, des Vorteils hatten. Выгодный уровень посвящения. Also sie haben diese vorteilhafte Ebene der Hingabe. Вот это не то, о чем говорит здесь Иисус. Das ist nicht das, worüber hier Jesus spricht. Есть много сегодня посвященных из выгоды людей. Es gibt heute viele hingegebene Menschen, die aus Vorteil hingegeben sind. На фирме, in der Firma, среди твоих друзей, unter deinen Freunden. Но они оставят тебя. Aber sie werden dich verlassen. Не надо быть пророком. Du sollst, man braucht kein Prophet zu sein, чтобы знать, они тебя оставят. Um zu wissen, dass sie dich irgendwann einmal lassen, verlassen. Они тебя also in schweren Tagen werden sie dich verlassen. Второй уровень посвящения. Die zweite Hingabe, die zweite Ebene der Hingabe, я называю его вынужденный. Ich nenne es aufgezwungen oder gezwungen. Да, Евангелие Иоанна 6 глава. Johannes 6. 26 стих. Der Vers 26. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня, потому что видели чудеса». Jesus antwortete ihnen und sprach: «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht nach mir, nach mich, nicht deshalb, weil ich Zeichen gesehen». Не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Смотри, вот именно обстоятельства заставили людей идти к Иисусу. Schau her, die Umstände haben gezwungen, die Menschen zu Jesus zu gehen. Из-за проблем они пришли к Иисусу. Wegen Problemen kamen sie zu Jesus. Из-за болезни они пришли к Иисусу. Wegen ihrer Krankheit kamen sie zu Jesus. А Иисус хорошо давал кушать, они пришли к Иисусу. Jesus hat gut zu essen gegeben, also kamen sie zu Jesus. О, они говорили друг другу: там бесплатная кухня, пойдем, пойдем. Sie haben gesagt: hey, dort ist eine kostenlose Küche, komm, geh mal dahin. И люди приходят к Богу за решением своих проблем. Und die Menschen kommen zu Gott, um die Lösung für ihre Probleme zu bekommen. А это нормально? Das ist normal. Это хорошо даже. Das ist sogar sehr gut. Куда же им еще идти? Wo sollen sie denn sonst hingehen? Конечно. Natürlich. И они приходят к Богу, получают решение. Sie kommen zu Gott, bekommen ihre Lösung. Они решают свои проблемы в семье. Sie lösen ihre Probleme in der Familie. Они решают свои проблемы с финансами. Sie lösen ihre finanziellen Probleme. Они освобождаются от нечистых духов. Sie werden frei von den unreinen Geistern. Они исцеляются, возможно. Womöglich werden sie auch sogar geheilt. Я смотрю, что вот когда люди получают решение, und so sehe ich, wenn die Menschen ihre Lösung bekommen, они все реже и реже и реже приходят на богослужение. Kommen sie umso seltener zum Gottesdienst. Они все реже и реже и реже молятся. Sie beten umso seltener. Потому что обстоятельства уже изменились. Denn die Umstände haben sich schon bereits geändert. Ich молитва уже услышана. Ihr Gebet ist schon erhört. Ja, они уже расслабились. Und schon haben sie sich entspannt. Знаешь, вот такой человек благодаря обстоятельств посвящен Богу. Weißt du, so ein Mensch ist dank der Umstände Gott hingegeben. Но вдруг обстоятельства изменились. Aber wenn die Umstände sich wieder verändern, происходит что-то другое в его жизни. Es geschieht etwas anderes in seinem Leben. И вы видите, что этот человек не посвящен. Dann seht ihr, dass dieser Mensch nicht hingegeben ist. Третий уровень посвящения. Die dritte Ebene der Hingabe. Через дружбу. Durch eine Freundschaft. Дружба. Durch eine Freundschaft. Скажи, дружба. Sag mit mir Freundschaft. О, дружба – это сильно. Freundschaft ist eine starke Sache. Дружба может начинаться по-разному. Die Freundschaft kann verschieden beginnen. Но когда у тебя настоящий друг, aber wenn du einen echten Freund hast, он принимает решение в сердце. Er trifft eine Entscheidung in seinem Herzen. Он говорит: я не позволю ни обстоятельствам. Er sagt: ich werde keinen Umständen zulassen. Ни другим людям. Nicht den anderen Menschen, nicht die anderen Menschen zulassen. Не позволю. Werde ich nicht zulassen. Чтобы это стало разделять меня с этим человеком. Dass es mich von diesem Menschen trennt. Это решение. Das ist eine Entscheidung. Вы можете полагаться на такого человека всегда. Ihr könnt euch immer auf diesen Menschen verlassen. И так классно, если у тебя есть хотя бы один такой человек. Und es ist so toll, wenn du wenigstens einen Mensch um sich so einen Menschen hast. И Первое Царство рассказывает о таком примере дружбы. Und der 1. Samuel 20 erzählt über so ein Beispiel der Freundschaft. Там Ионафан, он клялся Давиду. Da ist der Jonathan, der hat David geschworen. Это были два парня. Das waren zwei Männer. И они клялись друг другу в дружбе. Und sie haben einander die Freundschaft geschworen. Написано, что он любил его как свою душу. Er sagte, da steht geschrieben, dass er ihn so liebte wie seine Seele. Ой, это вообще была невероятная дружба. Das war eine unglaubliche Freundschaft. Ионафан был принцем. Jonathan war ein Prinz. А Давид был пастушком. Und der David war damals ein Hirte. Но этот социальный статус не мешал им дружить. Aber dieser soziale Status hat sie nicht gestört, miteinander Freunde zu sein. Оба были отчаянные. Beide waren leidenschaftlich. Оба были воины. Beide waren Krieger. Оба любили Бога. Beide haben Gott geliebt. И это была дружба, которая кончилась, она не кончилась, пока Ионафана не убил. Und diese Freundschaft dauerte so lange, bis Jonathan umgebracht wurde. Jonathan hat zu ihm gesagt: hey, du bist ein Hirte, aber du wirst zu einem Prinzen. Und ich bin bereit, es dir hinzugeben, mich. obwohl ich ein Prinz bin. И Господь, он видел эту дружбу. Und der Herr sah diese Freundschaft. И Давид, он плакал потом по Йонафане так сильно. Und der David hat danach so bitterlich geweint, als der Jonathan weg war. Знаешь, это вот третий уровень дружбы, посвящения. Das ist die dritte Ebene der Hingabe. Но есть четвертый уровень. Aber es gibt noch eine vierte Ebene. Скажи четвертый. Sag mit mir vierte. И это называется завет. Die heißt ein Bund. Bund. Ein Bund. Это самый высший уровень посвящения. Das ist die höchste Hingabe. Das ist die höchste Form der Beziehungen. Между людьми. Zwischen den Menschen. Это брак. Das ist die Ehe. Завет. Das ist ein Bund. Высшая форма отношений. Das ist die höchste Form der Beziehungen. Когда люди вступают в завет с Богом. Wenn die Menschen einen Bund mit Gott eingehen. Через крещение. Durch die Taufe. Это называется завет. Das heißt Bund. На этом уровне посвящения auf dieser Ebene der Hingabe возникают отношения, как будто бы мы обручены. Entsteht so eine Beziehung, als ob wir miteinander vermählt sind. Vermählt sind. И так это можно между людьми и также между Богом. Das gilt genauso wie für Menschen so mit Gott. И люди такие не размышляют, идти в церковь или не идти. Und solche Menschen kommen nicht einmal auf einen Gedanken, ob ich heute in die Gemeinde gehen soll oder nicht. Даже мысли не возникают. Die so ein Gedanke kommt nicht einmal auf. Amen. Amen. Это все равно, что мысли о разводе в браке. Это все равно, что мысли о разводе. Das ist gleichzustellen über die Gedanken der Scheidung. Na, мысли о разводе даже не возникают. Also solche Gedanken über die Scheidung kommen nicht einmal auf. И апостол Павел, он сравнивает наши отношения с Богом именно с обручением. Und der Apostel Paulus vergleicht genau unsere Beziehung zu Gott mit einer Vermählung, Verlobung. 2 Коринфянам. Das ist, steht im 2. Korinther. Давай прочитаем, 11 глава. Das ist der Kapitel 11, Vers 2. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Это отношение завета. Das ist eine Beziehung des Bundes. Мы с Богом. Wir sind zusammen mit Gott. В завете. Wir sind mit ihm in einem Bund. Мы друг с другом. Wir sind miteinander в завете, im Bund, как церковь, als Gemeinde. В завете. Wir sind im Bund. И завет, это то, что дает основание строить. Und der Bund ist das, was uns einen Grund gibt zu bauen. Bauen, Industrie. Eine Industrie aufbauen. Знаешь, Бог строит отношения на основании завета. Weißt du, Gott baut Beziehung aufgrund eines Bundes. Бог строит историю, пишет историю с людьми завета. Gott schreibt seine Geschichte mit den Menschen des Bundes. Так ты читаешь Авраам. So liest du über den Abraham, David, über den David. И это все люди были люди заветов. Und das waren alles die Menschen des Bundes. И потом Новый Завет. Und dann kommt das Neue Testament. И Иисус, он созидает заветные отношения с учениками. Und Jesus baut eine Beziehung zu seinen Jüngern. И Иисус и ученики это отношения дружбы. Und Jesus und seine Schüler, das ist eine Haltung oder eine Beziehung, Freundschaftsbeziehung. Он говорит, вы друзья мои. Er sagt, ihr seid meine Freunde. И он говорит тебе, вы друзья мои. Und er sagt zu euch, ihr seid meine Freunde. Если исполняете заповеди мои. Wenn ihr meine Gebote haltet. Вы друзья мои. Ihr seid meine Freunde. И потом он говорит ученикам, вы прибыли со мной в напастях моих. Und dann sagt zu seinen Jüngern, ihr wart bei mir in schweren Zeiten. И я завещаю вам царство. Und ich hinterlasse euch das Reich Gottes. Это только 12 Иисус сказал. Das hat nur Jesus zu seinen 12 gesagt. Когда Иисус был на высоте, wo Jesus auf der Höhe war, и там тысячи людей бегали за ним, und tausende von Menschen sind ihm nachgerannt, все ему аплодировали, alle haben ihm applaudiert, 12 ученикам было так хорошо с Иисусом, und den 12 Jüngern ging das so gut mit Jesus. Они говорят, видишь, э? Die haben gesagt, hör, siehst du's? Это мой учитель. Das ist mein Lehrer. Но потом Иисус стал презираем. Aber dann wurde Jesus verachtet sein. И тысячи людей отвернулись от Иисуса. Und tausende von Menschen haben sich weggedreht von Jesus. И знаешь, Петр говорит. Und weißt du, Petrus sagte. Господи, кому нам идти? Herr, zu wem sollen wir noch hingehen? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Du hast die Worte des Lebens in dir. Хоть мы эти глаголы твои не понимаем. Obwohl wir diese Worte nicht ganz verstehen. Но, Господи, не к кому идти больше. Aber Herr, zu wem sollen wir noch hingehen? И они это вот это отношение сердца были. Und das war die Haltung ihres Herzens. Голова не понимала. Der Kopf hat nichts begriffen. Что там мастер наш мастер was, говорит? Was erzählt da der Meister? Ничего не понятно. Wir, es ist alles unverständlich. aber wir sind in einem Bund. Все, это то, что Иисусу позволило сказать: вы прибыли со мной на пастях моих. Das ist das, was Jesus Jesus gesagt hat, dadurch, dass sie mit ihm in Schwierigkeiten waren. Они оставались. Und sie blieben ihm treu. И потом он говорит: а вот этим посвященным я отдаю царствие. Und diesen hingegebenen Menschen, denen hinterlasse ich mein Reich da. И у 12 учеников в небесах будет роль, которую никто не займет. Und bei den 12 Jüngern im Himmel wird eine Rolle zugestanden, die keiner bekommen würde. Они все получили определенные привилегии. Sie haben alle bestimmte Privilegien bekommen Они dort. Будут судить 12 колен Израиля. Sie werden die 12 Stämme von Israel richten. Все, кроме Иуды, конечно. Alle außer Judas. И вот этим посвященным Бог дал эту привилегию. Und diesen hingegeben hat der Herr diese Privilegien gegeben. Смотри, если ты готов отдаваться на 100%. Schau her, wenn du bereit bist, zu 100% dich hinzugeben. Это что-то стоит. Es kostet aber was? Это стоит всего. Es kostet alles. Но это счастье. Aber das ist Glück. Счастье потерянной жизни. Das ist ein Glück von einem verlorenen Leben. Счастье, я отдал себя. Ich habe mich hingegeben. И все. Und das war's. Я беру все. Und ich nehme alles. И Бог говорит, все мое твое. Und Gott sagt, alles, was meins а ist, все твое, мое. Und alles, was deins ist, ist meins. Все, это завет. Alles, das ist ein Bund. Все мое, твое. Alles, was mir gehört, gehört dir. Но все и мое, твое. Aber alles, was deins ist, gehört auch mir. Wow. Это есть брак. Das ist eine Ehe. Это есть завет. Das ist ein Bund. И так важно вот в браке, когда жена не властна над своим телом, но муж. Und es ist so wichtig, dass die Frau in der Ehe nicht mächtig ist über ihren Körper, sondern der Mann. Это счастье. Das ist ein Glück. Amen. Amen. И наоборот, это Und счастье. Umgekehrt ist auch ein Glück. Счастье. Das ist Glück. И когда ты здесь поклоняешься, Und wenn du hier Gott anbetest, я тебе советую, не ограничивай себя. Und ich rate dir, begrenze dich nicht, Отдавайся. Sondern gebe dich voll Отдавайся hin. На 100. Gebe dich 100% hin. Если ты еще не улетал, wenn du noch nicht weggeflogen bist, во время прославления, während der Lobpreiszeit, значит, ты еще не отдавался. Dann hast du dich noch nie richtig hingegeben. Amen. Во время молитвы, während des Gebetes, закрой глаза и забудь про все. Schließ deine Augen und vergiss alles um Поклоняйся dich herum. Und bete ihn einfach nur an. Amen. Часто мы вот так делаем. Oft das machen wir so. Я уже помолилась. Jetzt habe ich schon gebetet. Я уже две песни спела. Jetzt habe ich schon zwei Lieder gesungen. Иисус меня понял. Jesus hat mich verstanden. Как там у нас на кухне дела? Wie ist dort, was läuft bei uns da in der Küche? Что сегодня выйдет у нас на обед? Was gibt es heute zum Mittagessen? Ты не получаешь полного благословения. Und du bekommst nicht den vollen Segen. Позволь Духу Святому наполнить тебя. Erlaube dem Heiligen Geist dich zu füllen. И говорить с тобой. Und mit dir zu reden. Вместо того, чтобы сказать, вот гулять так гулять. Anstatt zu sagen, also wenn dann schon. Richtig feiern. Dann richtig feiern. Мы тормозим. Bremsen wir. Мы тормозим. Bremsen wir. Не останавливайся. Bleib nicht stehen. И Господь, Он тебя заведет в полноту. Und der Herr wird dich in die Vollkommenheit reinführen. И ты начнешь плыть. Und die Fülle. Und du fängst an zu schwimmen. Ты теряешь контроль под ногами. Du verlierst die Kontrolle unter deinen Füßen. Но ты плывешь. Aber du schwimmst weiter. А мы такие, мы христиане зашли. Aber wir als Christen kommen so rein. Ножки намочили. Haben ein bisschen unsere Füßchen nass gemacht. И бегом на берег опять. Und schnell auf den Ufer wieder. Опять у нас контроль под ногами. Und schon haben wir die Kontrolle unter unseren опять Füßen. Я, опять schon мы. Schon wieder ich, wir. Okay. Вот это вот нам нужно отдать себя. Also, und deswegen sollten wir uns komplett hingeben. Отдать себя. Sich hingeben.